es schmeckt doch gar zu gut, wenn ein Paar recht freundlich tut. Ach, es schmeckt doch gar zu gut, wenn ein Paar recht freundlich tut. Weil der Brust ist in dem Ranzen, als wenn eitel Flöh und Wanzen und ein tolles Wespen hier miteinander zinkisch wär. Weil der Brust